Zum Tag der Sonne veröffentlichte das Antiimperialistische Forum Deutschlands auf seiner Internet-Homepage in vollem Wortlaut das klassische Werk von Genossen Kim Il-sung: Die Aggressionstruppen des USA-Imperialismus haben Südkorea bedingungslos zu räumen.